A20a. H-Laut. Hören Sie die Wortpaare und sprechen Sie nach. Eis. Heiß. Unten. Hinten. Aus. Haus. Und. Hund. Ihr. Hier.